Durch das Mare Britannicum, einen Meeresarm, der Britannien vom Festland trennt, kreuzt vorsichtig ein Piratenschiff. Jungs, wir haben lange sparen müssen, um dieses Schiff kaufen zu können, also Vorsicht! Nehmt euch vor den Galliern in Acht! Schiff, Backbord, voraus! Es wird Römer! Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet! In Acht, viele Römer! Das Meer ist nur so bedeckt von Römern! Wie? Was? Schießt sie weg! Aber dazu ist es zu spät. Leben. Unser Verschleiß an Schiffen wird langsam bedrohlich. Lass die dummen Sprüche. Erklär mir lieber, was das eben war. Ganz einfach. Das war Julius Cäsar mit seiner Flotte auf dem Weg, Britannien zu erobern. Britannien hatte Gallien oft im Kampf gegen die Römer beigestanden. Daher beschloss Cäsar, nach der Unterwerfung Galliens, die große Insel zu überfallen. Die Briten ähnelten den Galliern sehr. Viele von ihnen waren Nachfahren gallischer Stämme, die sich einst in Britannien angesiedelt hatten. Sie sprachen dieselbe Sprache wie die Gallier. Nur hatten sie eine seltsame Art, sich auszudrücken. Sind aber diese römischen Schiffe. Was für ein Schauspiel ist das? Was ist das nicht? Anführer der Briten war ihr Häuptling Cassivellaunus. Doch die Briten hatten bei all ihrer Tapferkeit ein paar seltsame Angewohnheiten, die ihre Kampfkraft entschieden schwächten. Ah, ich denke, es ist Zeit. Ist es nicht? Zeit? Zeit wofür? Ich erbitte eure Verzeihung. Wir fahren später fort. Wo gehen die denn plötzlich alle hin beim Jupiter? Lassen uns mitten im Kampf sitzen, das gehört ja mal. Jeden Nachmittag um 5 Uhr legten sie eine Pause ein, um heißes Wasser zu trinken. Ich nehme einen Tropfen Milch, bitte. Tut das. Kann ich Marmelade zum Röstbrot haben? Sicher, ihr könnt. Und obendrein legten sie alle 5 Tage eine Pause von 2 Tagen. Schluss. Wochenende. Tut mir leid. Sie machen mich noch wahnsinnig. Julius Cäsar legte daher die Kampfzeiten auf 5 Uhr nachmittags und auf die freien Tage der Briten. Zum Angriff! Sorry. Das sind keine Gentlemen. Schon bald darauf muss sich Cassivellaunus unterwerfen. Und ganz Britannien ist besetzt. Ganz Britannien? Nein. Ein Dorf leistet dem Eindringling Widerstand. Zähe Briten unter dem Kommando des Häuptlings Sebigboss. Doch die Lage ist ernst. Man hält Kriegsrat. Wir können nicht mehr lange Widerstand leisten den Römern. Wir brauchen Hilfe. Ich habe einen Vetter in Gallien, Sebigboss. Sein Dorf leistet Widerstand schon seit langem erfolgreich den Römern. Angeblich, sie haben einen magischen Trank, der verleiht ihnen übermenschliche Kräfte. Geh nach Gallien zu deinem Vetter und bring uns etwas von dem magischen Trank. Das ist unsere letzte Hoffnung. Sobald es Nacht ist, schleicht sich Tefax durch die römischen Linien. An der Küste besteigt er sein zerbrechliches Boot und schifft sich nach Gallien ein. Er gehört zum Stamm von Cambridge, der vor allem ausgezeichnete Ruderer hervorgebracht hat. In dem uns wohlbekannten kleinen Dorf in Gallien herrscht tiefer Friede. Zu viel Friede für manchen. Ich langweile mich, Asterix. Es gibt hier fast keine Römer mehr. Und du weißt doch, Obelix, dass die Römer fast alle in Britannien sind. Das ist doch aber ungerecht, oder? Wenn sich die Briten mit den Römern amüsieren wollen, sollen sie gefälligst herkommen. Bitte, meine Herren, könnt ihr mir sagen, den Aufenthaltsort von Herrn Asterix? Ich bin Asterix. Ich muss schon sagen, das ist ein Stück Glück. Ich bin Tefax. Lasst uns die Hände schütteln. Tefax, mein Vetter aus Britannien. Das da ist Obelix, mein bester Freund. Lasst uns die Hände schütteln. Gut. Obelix, nicht so doll. Aber der Briter hat doch selbst gesagt. Wundervoll, wundervoll. Was für eine Kraft. Tut sie kommen von dem magischen Trank? Ja, Obelix ist als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen. Genau, Vetter Asterix. Wir brauchen den magischen Trank, um zu schlagen die römische Armee. Verstehe, verstehe. Wir wollen mit Majestix, unserem Häuptling, darüber reden. Schnell ist alles erklärt. Wir helfen euch. Ich werde Miraculix, unseren Druiden, bitten, euch Zaubertrank zu brauen und nicht zu knapp. Komm, Tefax, wir gehen so lange zu mir. Ich bin entzückt. Ich bin sicher zu gehen in dein Haus. Habt ihr schon gesehen, meinen kleinen Hund? Bald sitzt man gemütlich zusammen. Schöne Sachen hast du an. Das ist Stoff von Kaledonien. Wir nennen es Tweed. Teuer. Mein Schneider ist reich. Ihr könnt kommen, der Zaubertrank ist fertig. Ihr wollt ihn doch zum Mitnehmen, nicht wahr? Der Inhalt dieses Fasses reicht aus, um einem ganzen Stamm Kraft und den Römern Furcht einzuflößen. Ich bin euch sehr dankbar, Druide Miraculix. Aber wie soll ich es machen, ganz allein, um zu bringen dieses große Fass nach Britannien? Denkst du dasselbe wie ich, Obelix? Aber ja, Asterix. Wenn die Römer in Britannien sind, dann gehen wir eben nach Britannien, um uns zu amüsieren. Eine gute Idee, Asterix. Ihr begleitet Tefax nach Britannien. Ihr werdet seinem Stamm einige Tipps geben können. Hurra! Wir sehen die Römer wieder! Wir sehen die Römer wieder! Das nenne ich ein Stück Glück. Wartet. Ich fülle euch noch die Feldflaschen mit Zaubertrank für unterwegs. Was liegen denn da für Kräuter auf dem Tisch, Miraculix? Oh, die kommen von sehr weit her. Ich weiß noch nicht, wozu sie gut sind. Kannst welche mitnehmen, wenn du Lust hast. Ja, danke, danke. In Tefax kleinem Boot setzen sie also nach Britannien über. Als sie sich der Küste nähern, kommt plötzlich Nebel auf. Aha. Sag mal, habt ihr hier oft solchen Nebel? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht mehr. Gute Güte, nein. Nur wenn es nicht regnet. Aha. Der Nebel lichtet sich. Da ist schon der Strand. Wir müssen sein vorsichtig, dass die Römer uns tun nicht entdecken. Nimmst du das Fass, Obelix? Klar. Das ist recht gut wert. Ein Verbindungstunnel zwischen Gallien und Britannien. Da wäre man auf der Reise geschützt vor Nebel und Regen. So ein Tunnel ist schon geplant bei uns. Man hat sogar schon angefangen zu graben. Aber das dauert seine Zeit, wirklich. Ich führe euch in ein gutes Gasthaus. Na, endlich. Ich begann schon zu haben großen Appetit. Nach einem Fußmarsch durch strömenden Regen ist man endlich am Ziel. Herzlich willkommen. Ihr seid also Freunde von Tefax. Ich bin glücklich zu schütteln euch die Hände. Obelix. Ich werde servieren euch eine gute Mahlzeit. Aber danach müsst ihr gehen. Die Römer überwachen streng die Polizeistunde in den Wirtschaften. Hier sind erst einmal 3 Maß Cervisia. Bei Cervisia handelt es sich um einen Vorläufer des Bieres. Genau, was ich jetzt brauche. Schmeckt ja scheußlich. Sind Sie nicht lauwarm genug vielleicht? Ich kann Sie lassen temperieren. Ah, ist nicht nötig. Zu Tisch, zu Tisch. Das Wildschwein ist serviert. Soll das Wildschwein sein? Diese kleinen Stückchen? Obelix, iss und spar dir deine Kommentare. In Britannien hat man sich den britischen Gepflogenheiten anzupassen. Ja, aber gekocht und dazu noch mit Pfefferminzsoße, Asterix. Das arme Schwein. Guten Abend. Römer. Gleich ist Polizeistunde, Wirt. Bring uns inzwischen noch 4 Maß Cervisia. Ja, ich sagte gerade zu den Herren, es würde Zeit sein zu brechen auf. Tja, wir gehen da mal. Hey, einen Augenblick beim Jupiter. Was habt ihr in dem Fass da? Lauwarmen Cervisia. Ach so, ich dachte, es sei vielleicht ein gallisches Weinchen. Den hätte ich beschlagnahmt, aber so. Und so kommen unsere Freunde mal wieder ungeschoren davon. Auf einem nahen Bauernhof lassen sie dann noch einen Wagen samt Pferd mitgehen und machen sich auf den Weg nach Londinium, oder auch London, wo Tefax Freunde hat. In dem Gasthaus hat zur selben Zeit der römische Streifenführer ein Aha-Erlebnis. Decurio? Ja? Eine Botschaft des Präfekten. Alarm für alle Garnisonen. Fahndung nach gefährlichen Aufständischen. Ein Brite und zwei Gallier. Und sie führen in einem Fass Zaubertrank mit sich. Der lauwarme Cervicia. Wir schließen daraus, so ganz unentdeckt konnten unsere Freunde wohl doch nicht nach Britannien gelangen. Aber zurück zu Ihnen. Aber tiefer, du fährst ja auf der falschen Straßenseite. Nein, ihr fahrt auf der falschen Seite von der Straße. Übrigens, das müsst ihr ändern auf dem Kontinent, wenn wir mit dem Tunnel durch sind. Unter dem Mare Britannicum. Vorsicht! Eine Patrouille von Römern vor uns! Los! Ihr stürmt durch die Patrouille von Römern und trägt euch! Nein, lasst uns lieber unerkannt bleiben. Wir kehren um. Gute Güte! Da ist eine andere Patrouille von Römern! Da sind sie! Bei mir, ne? Sie haben uns erkannt, mein Gott. Los, Gewehr fällt an! Ihr! Und noch einmal entkommen die Freunde mit knapper Not. Doch im Palast des römischen Statthalters in London bereitet man sich schon auf ihre Ankunft vor. Sie sind unseren Patrouillen entwischen auf dem Weg nach Londinium, O Caius Spiritus! Wir müssen sie schnappen, Bayono. Und vor allem brauche ich ihr Fass mit dem Zaubertrank. Sie suchen bestimmt in einer Kneipe Unterschlupf. Durchsucht alle Gasthäuser und beschlagnahmt sämtliche Fässer. Und wehe, ihr findet sie nicht. Ich lasse euch in Pfefferminzsoße kochen und den Löwen zum Fraß vorwerfen. Das ist ja widerlich. Die armen Viecher. Unterdessen erreichen die Gesuchten unerkannt Londinium. In der Schenke dort haben wir Freunde. Trishas und die Gallier. Kommt rein, es sind keine Römer da. Danke, Relax. Die Römer suchen euch überall in der Stadt. Es ist besser zu warten, bis die Aufregung sich hat gelegt. Versteckt euch so lange hier in Londinium und fahrt anschließend weiter zu dem aufständischen Dorf. Ja, wird das Vernünftigste sein. Gebt mir das Fass. Ich verstecke es zwischen meinen eigenen Fässern mit gallischem Wein im Keller. Wenig später, man nimmt gerade einen Happen zu sich. Im Namen Cäsars, aufmachen! Eine Patrouille von Römern, schnell! Unter dieser Falltür, ich habe einen kleinen Vorratsraum, versteckt euch darin. Wird's bald? Ich komm ja schon. Ave, wo hast du deine Weinfässer? Die werden alle beschlagnahmt. Ach, ihr ruiniert mich. Befehl ist Befehl, Wirt. Wir suchen eine Geheimwaffe. Es steht ja dein Name auf allen Fässern. Wehe, wenn das gesuchte Fass darunter sein sollte. Du verstehst schon. Im Palast des Statthalters spielen sich in dieser Nacht seltsame Dinge ab. Sämtliche Fässer aus den Wirtshäusern von ganz Londinium sind beschlagnahmt worden und befinden sich im Keller. Ausgezeichnet. Und jetzt alle Mann an die Fässer zum Kosten. Vielleicht gelingt es uns auf diese Weise, das Fass mit dem Zaubertrank herauszufinden. Unsere Freunde haben noch ganz andere Sorgen. Das ist alles sehr ärgerlich. In der Tat. Wirklich? Nun regt euch nicht auf. Lasst uns lieber überlegen, wie wir unser Fass wiederkriegen, bevor es die Römer entdecken. In der Nacht, die Straßen sind nur besetzt von den Patrouillen von Römern. Ihr könnt nicht handeln bevor morgen. Umso besser. Dann schlafen wir uns erstmal aus. Und in den Kellern des Palastes können wir ein wundersames Schauspiel erleben. Die Römer im Manöver. Alles hört auf mein Kommando. Jeder Legionär nimmt Aufstellung vor einem Fass. Wem beim Inhalt eines Fasses ein merkwürdiger Geschmack auffällt, hat das sofort zu melden. Fässer! Schlag ein! Und vergesst nicht, das Fass, von dem ihr bereits getrunken habt, mit einem Kreuz zu markieren. Ich lasse euch jetzt allein. Manöver fortsetzen! Die Durchführung des Manövers geschieht vorschriftsmäßig und diszipliniert. Stundenlang. Entschuldigung, Claudius Lapsus. Du hast bereits für diesen Fass probiert. Stimmt, aber ich will sicher sein, dass es nicht Zaubertrank ist. Die anfänglich so schöne Aufstellung löst sich bald in Wohlgefallen auf. Lass mich mal probieren. Probieren. Weg da. Einfach, das Licht einfach. Einfach. Am frühen Morgen erscheinen unsere Freunde vor dem Palast. Wie können wir passieren durch die Wachen? Wir haben keine Zeit, lange zu überlegen beim Teutates. Wenn sie uns nicht freiwillig reinlassen, kriegen sie halt ein paar Ohrfeigen. Hm? Das ist ein ganz toller Plan. Doch die Wachen haben einiges von ihrer sonstigen Strenge eingebüßt. Was für ein schöner Morgen. Oh, Himmel, ist mir schlecht. Wart hier auf uns, Tifax. Wenn wir nicht mehr rauskommen, geh und hol Verstärkung. Sehr gut. Guten Tag. Wir sind Gärtner. Ave, ihr Gärtner. Einet euch hier an. Ein Hoch auf alle Gärtner. Im Palast bietet sich den Freunden ein trauriges Bild. Was ist denn hier passiert? Lauter besoffene Legionäre. Sie schlafen ihren Rausch aus. Da muss der Eingang zum Keller sein. Hier, hier, hier. Und da sind auch die Fässer von Relax. Aber welches ist jetzt unseres? Probieren geht über studieren. Einige Zeit vergeht. Schluss jetzt. Es dauert zu lange, alle Fässer durchzuprobieren. Wir dürfen nicht so lange im Palast bleiben. Das ist zu gefährlich. Das ist gefährlich. Gefährlich, aber schön. Schön. Obelix, Obelix, schämst du dich nicht? Hör auf zu trinken und hilf mir, die Fässer auf Tifax Karren draußen zu verladen. Schnell, wir müssen ein paar Mal hin und her laufen. Kurz darauf ist es vollbracht. So, fertig. Wir haben alle deine Fässer aufgeladen, Tifax. Jetzt bring uns unauffällig von hier weg. Ich werde es tun. Trink, trink, Asterix, trink. Lass doch die Sorgen zu Haus. Halt den Mund, Obelix. Du verrätst uns noch. Du magst mich nicht, Asterix. Ach, na, natürlich mag ich dich, Obelix. Aber du hetzt uns noch die römischen Patrouillen auf den Hals. Ich mag dich, Asterix. Und wenn so eine Patrouille versucht, dir was anzutun, dann lass wohl sehen, du. Oh, eine Patrouille von Römern. Da ist sie ja, die blöde Patrouille, die meinen lieben Freund Asterix was antun will. Obelix, nein! Es handelt sich zweifellos um einen der Gallier, wie wir sie ausfindig machen sollen. Die Beschreibung passt aufs Haar. Nehmt ihn fest! Wir müssen Obelix helfen. Er ist nicht in einem Normalzustand. Er hat einen Normalzustand? Hat er? Schon vorbei! Schon vorbei! Da. Nun schläft er. Armer Obelix. Normalerweise trinkt er nur Ziegenmilch. Daher hat der Wein eine verheerende Wirkung. Also wenn er aufwacht, dann wird er sich bestimmt schämen. Gute Güte, unser Wagen ist weg. Wie? Passiert das hier öfter? Nicht so selten. Ich hätte daran denken müssen. Komm, wir setzen Obelix im Gasthaus von Relax ab. Danach suchen wir den Wagen. Im Hof des Palastes hält man gerade eine Versammlung ab. Legionäre, ich bin keineswegs stolz auf euch. Euer Benehmen zeugt von Barbarei und Dekadenz. Wenn Julius Cäsar das erfährt, setzt er sofort ein Festmahl für die Löwen im Circus Maximus an. Verstanden? Soll er mich halt fressen? Aber man soll aufhören zu brüllen. Die einzigen Fässer, die verschwunden sind, gehörten dem Wirt Relax. Na schön. Dann durchsucht dieses Wirtshaus und nehmt alle fest, die sich dort aufhalten. Sofort! Am Tor treffen sich zwei Patrouillen. Ave, wir gehen die Gallier suchen. Ave, wir haben sie schon gefunden. Seit Stunden irrten Asterix und Tefax auf der Suche nach dem Wagen durch London. Es war wie das Suchen einer Stecknadel in dem besagten Heuhaufen. Bis sie schließlich doch an eine Straßenecke kam, in deren Nähe Asterix das Wirtshaus von Relax wähnte und darin seinen selig schlummernden Freund Obelix. Gute Güte, nein! Es ist abgebrannt. Bis auf die Grundmauern. Verzeihen Sie mir, meine Dame, was ist passiert? Die Römer sind gekommen. Sie haben alles durchsucht, alles zerstört und sind weggegangen mit zwei Gefangenen. Relax und einem Dicken, der geschlafen hat. Mein Obelix in den Händen der Römer. Mut, Asterix. Behalte eine steife Oberlippe. Wir werden sie wiederfinden, wir werden sie wiederfinden, beide. Obelix und den Zaubertrank beim Teutates. Wohin könnten die Römer sie verschleppt haben? Zu dem Turm von Londinium. Das ist das sicherste Gefängnis der Stadt. Dort gibt es nur zwei Tore und sie sind streng bewacht. Na gut, dann trinken wir noch den Rest Zaubertrank und dann nichts wie hin. In einer Kerkerzelle hoch im düsteren Turm von Londinium, heute wird er gern Tower genannt, erwacht gerade Obelix aus einem langen Schlaf. Wo bin ich? Im Turm von Londinium. Ich fürchte sehr, wir haben gemacht die Rechnung ohne den Wirt. Aber selbst wenn sie uns kochen in Pfefferminzsoße, wir verraten nichts. Hier können wir nicht bleiben. Asterix wird sich Sorgen machen. Er weiß, was er sich alles ausmalt. Er denkt vielleicht, ich sei in Gefahr. Asterix ist ja immer in Sorge um mich. Das sind Gründe zum Aufregen, alter Knabe. Umso mehr Grund, ihn zu beruhigen. Außerdem brauche ich ein bisschen frische Luft und einen Schluck Wasser. Wirklich, meine Zunge klebt am Gaumen und ich fühle mich etwas schwach. Komm, raus hier! Raus. Armer Junge, er ist geworden total versponnen. Das kann nicht sein. Darf ich euch behilflich sein? Umwerfend. Wenn euch eure Tür lieb ist, dann macht sie auf. Wir wollen wieder raus hier. Also, wird Spaß. Yeah. Obelix und Relax nehmen eine der beiden Treppen nach unten. Interessant, so eine Turmbesichtigung. In der Tat. Im selben Moment erscheinen Asterix und Tefax am anderen Tor des Turms. Wir müssen nach oben. Obelix! Obelix, wo bist du? Da oben ist Asterix. Los, rauf zu ihm! Und das Spiel beginnt von vorn. Asterix, ich komme auf! Da bist du ja, ich komme runter! Nein, nicht schon wieder! Schließlich erreichen alle vier den Ausgang. Ich schäme mich ja so für alles, was passiert ist. Es ist ja gar nichts passiert, Obelix. Das ist die Höhe. Wir gehen jetzt zu einem meiner Vettern. Er ist auch Wirt, wie ich es bin. Er heißt Seelax. Vielleicht kann er uns helfen. Es ist kein weiter Weg. Relax, mein Vetter. Ich bin schrecklich glücklich zu sehen euch. Ich habe erfahren von eurer Verhaftung durch die Römer. Ich war von Sinnen vor Sorge. Ich bin auch schrecklich glücklich. Lass uns stoppen, die Ergüsse hier. Ich habe zu zeigen euch etwas, weil eine zwielichtige Type, obwohl Brüte, kam zu verkaufen mir ein Fass mit euren Namen. Ah, eins von den gestohlenen Fässern. Na, Aber leider nicht das mit dem Zaubertrank. Ich habe verfolgen lassen diesen Mann. Und ich habe seine Adresse. Parkallee 35. Guter Junge. Ist das weit von hier? Ziemlich. Ihr solltet besser essen etwas von gekochtem Wildschwein, bevor ihr geht. Wir suchen den Dieb lieber sofort. Bald erreichen unsere Freunde die Parkallee. 35. Ich glaube, hier ist es. Gehen wir rein, Asterix? Wir gehen rein, Obelix. Hey, wer gibt euch das Recht? Aha, was wollt ihr damit sagen? Das Fass da. Ich habe es gekauft. Legal. Es ist nicht der magische Trank. Dieb! Raus mit der Sprache! Ich pack hier aus. Ich pack hier aus. Ich habe geklaut euren Wagen. Und ich habe verkauft alle Fässer. Bis auf dieses eine. Ich habe die Namen und Adressen von allen meinen Kunden. Und ich kann euch auch geben die Liste mit allem, was ich geklaut habe. Letzten Monat. Wir klappern alle Gasthäuser ab, die auf der Liste aufgeführt sind. In einem muss das Fass mit dem Zaubertrank stehen. Man beginnt sofort mit der Arbeit. Gentlemen? Ja, habt ihr Weinfässer mit der Aufschrift Relax gekauft? Ja, ein Fass. Die Römer haben all die anderen Fässer beschlagnahmt, die ich besaß. Was tut ihr nehmen? Eine Schale Wein. Eine Schale für drei? Ihr seid wohl Kaledonier. Ja, es ist Wein. Ja, gute Güte, natürlich ist es Wein. Ihr mögt trinken mit vollem Vertrauen. Nein, danke. Wir wollten uns bloß umschauen. Kommt! Beim Verlassen der Schenke werden die drei von Römern beobachtet, die zwei Minuten später vor dem Wirt stehen. Sie wünschten zu sehen meinen Wein. Ihr habt drollige Gebräuche auf dem Kontinent. Wirklich merkwürdig. Aha! Ah, ich hab's beim Jupiter. Den Galliern ist der Fass abhanden gekommen und jetzt suchen sie es. Wir brauchen ihnen nur nachzugehen und sie führen uns selber zu dem Zaubertrank. Lange sind die Freunde schon unterwegs. Jetzt haben wir fast alle Wirtshäuser auf der Liste durch. Versuchen wir es hier nochmal. Und sie stellen die übliche Frage. Ja, ich habe ein Fass von gallischem Wein gekauft, aber ich habe es wiederverkauft an Spieler von der Mannschaft von Camulodunum. Sie begegnen Duovernum morgen, wie ihr sicher wisst. Wovon redet ihr? Das ist ein Spiel, das erfüllt uns Briten mit Passion. Es spielt sich mit einem Kürbis und 30 Briten, geteilt in zwei Mannschaften. Eine Begegnung, die zählt für die Meisterschaft von den fünf Stämmen, soll finden statt morgen nahe bei Londinium. Oh, ich bin stolz zu haben verkauft mein Fass an die Spieler von Camulodunum. Camulodunum vor, noch ein Tor, noch ein Tor. Ich hoffe, der Wein ist gut und hilft Ihnen zu erringen den Sieg. Naja, also wenn es das Fass ist, das wir suchen, dann können Sie gar nicht verlieren. Am nächsten Tag pilgern unsere Freunde zu dem Stadion, in dem die Begegnung zwischen den Mannschaften von Camulodunum und Duovernum stattfinden soll. Ganz schöner Betrieb hier. Ja, das Spiel ist sehr populär, in der Tat. Was mich beunruhigt, ist, dass uns die Römer überhaupt nicht stören. Vielleicht haben sie satt, sich verhauen zu lassen. Viele Leute sind so. Kaum haust du zu, haben sie schon satt. Doch die Römer sind nicht weit. Und in Zivil. Also kapiert bei Merkur. Ihr mischt euch in das Volk und haltet die Augen offen. Auch Asterix, Obelix und Tefax suchen sich Plätze. Erklär uns die Spielregeln, Tefax. Sehr einfach, wirklich. Man hat praktisch das Recht zu tun, alles umzubringen, den Kürbis in das Tor von dem Gegner. Nur der Gebrauch von Waffen ist untersagt, ohne vorherige Anmeldung. Und dann beginnt das Spiel. Das ist der druide Schiedsrichter. Er gibt das Signal zu dem Anstoß von dem Ball. Eine richtige Prügelei, Scholl. Das Spiel sollte man im Galgen einführen. Auseinander! Nein, dieser Spieler simuliert nicht. Sanitäter! Der in den Boden gestampfte Spieler wird an den Spielfeldrand geschleppt. Da, schaut, das Fass. Sie erfrischen ihn daraus. Jetzt werden wir ja sehen, ob es sich um den Zaubertrank handelt. Und kaum hat der Spieler einen Schluck getrunken. Juhu! Ich bin wieder fit! Es ist der Zaubertrank! Los, quer übers Feld! Wir holen das Fass! Legionärin Zivil, los, hinterher! Nein, nein, nein, nein! Nicht Spieler, runter vom Feld! Im Namen Roms, Platz da! Asterix und Tefax sind schon am Ziel, während sich Obelix noch auf dem Spielfeld rumtreibt. Hallo, wir möchten das Fass da kaufen. Du, komplett unmöglich. Wir brauchen es zu erfrischen, unsere Spieler. Ergreift das Fass im Namen Cäsars. Oh, die Römer. Obelix, hilf mir beim Teutates. Ups, jetzt habe ich den Kürbis. Bin schon da. Was willst du mit dem Kürbis? Ich muss doch auch schießen, ein Tor. Geil, Tor. Du hast Nerven. Mein Fass. Ihr sollt geben zurück ihnen den Kürbis, so sie können spielen weiter. Jawohl. Komm, mein Merkur bleibt endlich stehen. Hey, was soll ich mit dem Kürbis? Er hat den Kürbis. Auf ihn. Nein, Legion zu mir. Und das ist dann das Ende des Spiels. Wohin jetzt, Tefax? Der Fluss ist gerade vor uns. Wir fliehen auf diese Weise. Ein Boot ist schnell gefunden und Obelix legt sich in die Riemen. Ergebt euch, mein Jupiter! Eine römische Galeere. Niemals, mein Teutates! Ich will ja nicht den ersten Stein werfen, aber ihr habt es so gewollt. Steinschleuder, fertig! Los! Wir haben zwar nicht den Zaubertrank der Gallier, aber wir sind sie immerhin los. Kommt, wir melden die freudige Nachricht dem Statthalter. Doch der Römer war etwas zu voreilig. Sie verziehen sich, wir können ans Ufer. Ihr Geschoss hat ausgerechnet den Zaubertrank getroffen. Sie haben uns nicht einmal Zeit gelassen, sie zu bauen, die blöden Römer. Sei nicht niedergeschlagen, Obelix. Wir helfen jetzt Tefax und seinem Dorf, die Römer zu schlagen, auch ohne Zaubertrank. Ihr seid uns willkommen, das ist sicher. Und so marschieren unsere Freunde ungestört, denn die Römer glauben ja, sie seien untergegangen, weiter in das kleine Dorf in Cantium, das dem Eindringling so tapfer Widerstand leistet. Ihr habt also verloren, den magischen Trank. Dann sind wir auch verloren. Wenn die römischen Legionen das erfahren, sie werden hier einfallen. Wir sterben mit der Waffe in der Hand. Großartige Idee. Verzweifelt nicht, mein Teutates. Ich habe in meiner Tasche ein paar Kräuter aus meinem Dorf. Daraus kann ich einen Zaubertrank brauen. Bringt mir einen Kessel mit heißem Wasser. Wir sind gerettet. Ist es nicht wundervoll? Es ist. Wirklich, es ist. Kannst du denn den Zaubertrank bauen, Asterix? Nein, Obelix. Nur Miraculix kennt das Rezept. Aber diese Kräuter, die habe ich von ihm. Vielleicht haben sie Kräfte, die wir noch nicht kennen. So, ich meine, auf jeden Fall flößen sie unseren britannischen Freunden wieder Mut ein. Hier ist das heiße Wasser. Ich muss schon sagen, was für ein Stück Glück, dass ihr brauen könnt den magischen Trank. Dauert das lang? Schon fertig. Dann lasst uns davon trinken. Oh, ich misstraue der gallischen Küche. Ist denn wenigstens kein Knoblauch drin? Kann ich haben einen Tropfen Milch in meinen magischen Trank? Ich bin die Fetten. Ah, köstlich. Und jetzt, wir brauchen nur noch zu warten auf den Angriff von den Römern. Und bald schon marschieren die römischen Legionen vor dem kleinen Dorf auf. Centurios, Decurios und Legionäre. Unsere Gegner, die wir belagern, haben zugleich den Zaubertrank und ihre gallischen Verbündeten verloren. Jede Gefahr ist beseitigt. Siegen ohne Gefahr. Das erspart Unannehmlichkeiten. Folglich, Angriff! Legionäre! Ich mache euch darauf aufmerksam, dass wir da sind und dass wir Zaubertrank haben. Noch habt ihr Zeit, euch zu ergeben. Den kenne ich. Ich war in Garnison in Aquarium. Das ist Asterix. Und wo Asterix ist, da ist sein Kumpel Obelix nicht weit. Welcher Obelix? Doch nicht der Verrückte. Außerdem haben sie den Briten Zaubertrank gegeben. Wird's jetzt bald, wie? Angriff! Etwas mehr Disziplin beim Teutates. Zum Angriff! Los, Asterix. Los, Sebikbus! Machen wir sie! Die Die stürmen auf uns ein! Obelix, du bist hier nicht daheim. Lass die anderen vorbei. Wieso denn? Rechten haben immer Vortritt. Denken Sie gar nicht! Das ist nichts leichter gesagt als getan. Sie fliehen. Sieg. Victory. Vielen, vielen Dank, Asterix. Dank eurer Hilfe, wir haben besiegt die Römer. Ich habe die Absicht zu verfolgen sie und sie befreien ganz Britannien. Ach, wisst ihr, was ich euch zu trinken gab? Das war eigentlich gar kein Zaubertrank. Dachten wir, aber das Gebräu hat meinen Kriegern Mut gemacht. Wenn ihr seid zurück in Gallien, schickt uns mehr von diesen Kräuter. Ich mache daraus das Nationalgetränk. Einverstanden, einverstanden. Auf Wiedersehen, Vetter Tefax. Wir gehen heim nach Gallien. Unser Auftrag ist beendet. Bleibt doch noch. Um zu zeigen euch unsere Dankbarkeit, wir werden feiern ein Fest mit gekochtem Wildschwein, mit gekochtem Rindfleisch. Komm, Asterix, wir gehen. Wie ihr mögt. Es war wundervoll zu haben euch hier. Es war. Ja, kommt ihr auch mal zu uns. Bis dann. Und Obelix rudert die beiden nach Hause. Ich habe es jetzt sehr eilig heimzukommen. Deshalb würde ich vorschlagen, auch dann ohne Anhalten weiterzufahren, wenn wir Piraten treffen sollten. Und tatsächlich. Kleine Barke, Steuerbord voraus! Mein Schiff ist ganz neu. Ich will kein Risiko eingehen. Erst mal sehen, wer an Bord ist. Nein, schon wieder die Flucht nach vorn! Ha! Es klappt! Ich bin schneller als Sie! Sie versenken mich nicht! Aber in seinem Eifer übersah der Pirat leider ein kleines Riff. Das kleine Dorf bereitet seinen Helden einen triumphalen Empfang. Zur Feier ihrer Rückkehr gab es ein riesiges Festessen. Endlich wieder gebratenes Wildschwein. Es lebe Miraculix, Miraculix, was waren das eigentlich für Kräuter, die ich aus deiner Hütte auf die Reise mitgenommen habe? Das ist eine Pflanze, die aus fernen, barbaren Ländern zu uns kommt. Und sie heißt? Tee.